Ich hab schon viel gesehen, blieb manchmal staunend stehen, hab auch schon viel gelacht, jeden Scheiß mitgemacht, oft war ich auch empört und manches Mal verstört, doch was ich grad erfuhr, ist anderer Natur. Da kommt ein Fahrrad um die Ecke und da sitzt ein Neger drauf. Ein Neger auf dem Fahrrad und keiner hält ihn auf. Und das am helllichten Tage, nicht etwa in der dunklen Nacht. Dunkle Nacht. Ein Neger auf dem Fahrrad und keiner schimpft und niemand lacht. Ich schrie und tobte laut, das ist bestimmt geklaut, rannte ihm hinterher, doch er war viel schnell leer. Ich hab ihn nicht gekriegt, das macht mich ärgerlich. Ich denk mir Bürschchen warz nur ab, sonst ärger ich mir doch schwarz. Da kommt ein Fahrrad um die Ecke und da sitzt ein Neger drauf. Ein Neger auf dem Fahrrad und keiner hält ihn auf. Und das am helllichten Tage, nicht etwa in der dunklen Nacht. Dunkle Nacht. Ein Neger auf dem Fahrrad und keiner schimpft und niemand lacht. Neulich aus USA kam dieser Obama zu uns auf Staatsbesuch. Für mich ein rotes Tuch, doch in der Innenstadt waren seine Reifen platt. Da wurde es ihm zu dumm und er stieg einfach um. Da kommt ein Fahrrad um die Ecke und da sitzt ein Neger drauf. Ein Präsident auf einem Fahrrad. Hallo noch, Kopfhörer auf. Jetzt fängt er auch noch an zu klingeln. Da hört sich ja wohl alles auf. Alles auf. Ein Neger auf dem Fahrrad und keiner hält ihn auf. Ahua, wap, wap, ahua, wap, wap, ahua, wap, wap. Neger auf dem Fahrrad. Ahua, wap, wap, ahua, wap, wap, ahua, wap, wap. Neger auf dem Fahrrad. Ahua, wap, wap, ahua, wap, wap, ahua, wap, wap. Neger auf dem Fahrrad. Ahua, wap, wap, ahua.